Komm, lass uns fliegen. La la la la la la auf die Malediven. La la la la la la Sonne genießen. La la dafür muss die Bande fließen. Laut dem Mund ist eine Welle. Komm, lass uns fliegen. La la la la la la auf die Malediven. La la la la la la Sonne genießen. La la dafür muss die Bande fließen. Laut dem Mund ist eine Welle. Bang, bang, weil er wieder da ist. Will Pader machen, aber nur Bares. Flow bombt alle Osama beladen. Ich trag meine Namen und fick deine Straßen. Mach mal langsam, du Blender. Ich bin ein Baby-Member. QDH ist die Gangra. Keine Zeit nach Kalender. Render lieber mal weg, weil lieber Arsch kommt back. Aber tech, tech, hey, tech bist du nicht, wenn du bleibst. Halt zu Hause deine Mama, dann weit schreib. Fuck die Police, Digga, hab's oder free, zieh dein Weed. Aber wie viel Eier kannst du ziehen? Aber du siehst den Digga, Busch geht schnell. Pader machen, aber Chaba wie denn? Oh, die A7. Kickdown, Autobahn, nick, ich spur, gib Gas. Sie wollen mich kriegen, dann viel Spaß. Aber niemals kriegt ihr mich, zieht da fick deine Lieder. Meine Liga für dich viel zu hoch. Teile mein Brot mit meinem Brüdern, mit Schubert. Komm, lass uns fliegen. La la la la la la auf die Malediven. La la la la la la Sonne genießen. La la dafür muss die Bande fließen. Laut dem Mund ist eine Welle. Komm, lass uns fliegen. La la la la la la auf die Malediven. Dollar, yeah, in Euro, gib mir alles ab. Je m'appelle Mero, ich bin auf der Jagd. Schnelles Geld war schon immer so geplant. Digga, Buscher Gang, Homie, seit dem ersten Tag. Kackst ab, wenn über Ash kommt. Zahltag bei Mero Patron. Pardon, aber ich fick wie ich will. Gekillte Beats von Mero, mach's bleib still, bitter chill. Nur der Anfang, bin der Nass, dann hole mir die Beute. Bam, bam, wir fahren da. Kann dann wieder miese Gas geben. Meine Parts nehmen, wir schrotzt wie der Stadt. Wir flow geil, Showtime, hol mein Rolex. Online, Bullshit, geiler Codex. Hotels, Sessions, wie gewohnt. Auftritt, Bargeld hat sich gelohnt. Meine Liga für dich viel zu hoch. Teile mein Brot mit meinem Bruder, mit Schubert. Komm, lass uns fliegen. La la la la la la auf die Malediven. La la la la la la Sonne genießen. La la dafür muss die Bande fließen. Laut dem Mund ist eine Welle. Komm, lass uns fliegen.